stundenlang nach oben zu den Wolken. Sie suchte keinen Traum für einen Augenblick. Und was sie nicht ertrug, das waren ihre Tränen. Sie war so still. Ich hab sie angesehen und sie war anders als die anderen. Sie kühlte meine Stirn mit ihrem Augenlid. Und ihren Lebensdrang, das war es, was ich fühlte. Und sie war schön. Thank you.